Okay, alright, das hab ich schon vor langer Zeit der Menschheit prophezeit. Okay, alright, das hab ich schon vor langer Zeit der Menschheit prophezeit. Stickig und warm ist es auch, und mein Nachbar stinkt nach Rauch. Es verwirrt mich. Es verwirrt mich. Die Berliner wollten endlich wieder kuscheln. Doch es stinkt so stark nach Schweiß, und der Kampfhund hinter mir macht Beißerei. Okay.